Fleiß und Selbstverwirklichung. Die jungen Erwachsenen, die Generation Y oder Millennials genannt werden, müssen allerlei Häme ertragen. Diese Generation der zwischen 1980 und 1995 Geborenen gilt in der öffentlichen Wahrnehmung als arbeitsscheu, wenig belastbar, emotional labil und verunsichert. Mit Millennial Pink hat man ihnen ein zartes Pastellrosa als Erkennungsfarbe zugewiesen. Und in den USA heißen sie Snowflakes, Schneeflocken, weil sie sich angeblich für einzigartig halten, aber Hitze nicht vertragen. Ob all das tatsächlich zutrifft, ist fraglich. Studien in den USA zeigen besonders eines: Millennials sind progressiver, als es ältere Kohorten im selben Alter waren. Im Vergleich zu früheren Jahrgängen legen sie mehr Wert auf neue Erfahrungen als auf Besitz, sind international besser vernetzt, offener für Veränderungen und fühlen sich seltener einer Religion verbunden. Millennials sind in den USA und Europa deutlich weniger an Politik interessiert, dafür aber moralisch progressiver als Vorgängergenerationen. Sie sind zum Beispiel mehr für das Leid anderer sensibilisiert und befürworten eher Strafen für Verunglimpfungen oder rassistische Beleidigungen. Und sie sehen Homosexualität, Scheidung und einvernehmlichen Sex zwischen Teenagern als moralisch relativ unproblematisch an. Im Gegensatz zu älteren Jahrgängen. Insgesamt geht es ihnen weniger um Autorität und Loyalität, dafür mehr um Freiheit und moralische Sensibilität, was sich besonders darin zeigt, dass sie das Prinzip Fürsorge betonen. Selbst wenn Millennials davon träumen, YouTube-Star, DJ, Start-up-Gründer oder Influencer zu werden, zeigt das nicht, dass sie weniger hart arbeiten wollen als die Anwälte, Unternehmensberater und Ärzte der Vorgängergeneration, sondern eher, dass sie sich durch ihre Arbeit emotional ausdrücken und selbst verwirklichen wollen. Eine typische Neigung bei Menschen mit einem hohen Wert beim Merkmal Offenheit.